Bueno, este. Oh, espérate. Bueno, bienvenidas, bienvenidos al conversatorio de la comunidad Freiba del día de hoy. Nos disculpamos por un retraso de ya 45 minutos, que hemos tenido aquí algunos problemas técnicos, especialmente porque fue la luz en San Cristóbal y teníamos que empezar con todo de nuevo. Pero aquí estamos. Les damos la bienvenida hoy a un conversatorio del tema Nuestras visiones contra la represión, y vamos a hablar del tema del autocuidado y la defensa de la autodefensa mental ante la represión y ante también a veces la presión que hay interno en algunos grupos de activistas, de defensores de derechos humanos, de la tierra, del territorio, etcétera, etcétera. Ahorita les voy a presentar quiénes estamos aquí, pero antes decirles que este conversatorio va a ser en alemán y en español, por lo tal siempre vamos a traducir, entonces ahorita voy a traducir al alemán. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Online-Info-Veranstaltung der Comunidad Freiba, der Gemeinschaft Freiba, zum Thema heute unsere Visionen gegen die Repression, und wir werden uns heute unterhalten über mentale Selbstverteidigung im Leben von AktivistInnen oder MenschenrechtsverteidigerInnen. Wir entschuldigen uns für die maximale Verspätung jetzt schon von 45 Minuten. Wir hatten hier einige technische Probleme, vor allem weil es gerade als wir starten wollten, einen Stromausfall in San Cristóbal gab und wir alles nochmal neu konfigurieren mussten. Aber ja, jetzt sind wir hier und ich hoffe, es sind noch einige connected. Und ja, wir würden jetzt anfangen. Ganz kurz, aber noch, diese Veranstaltung wird auf Spanisch und auf Deutsch sein, deshalb werden wir switchen mit den Übersetzungen. Und ganz kurz noch zum Kontext, was ist diese Comunidad Freiba? Die Comunidad Freiba ist ein Space, wo sich das Menschenrechtszentrum Fray Bartolomé de las Casas aus San Cristóbal de las Casas in Chiapas, Mexiko, connected mit verschiedensten Solidaritätskollektiven, mit denen wir schon seit Jahrzehnten zum Teil in Kontakt sind, um voneinander zu lernen, sich auszutauschen und die verschiedenen Kämpfe, die es weltweit gibt und von den verschiedenen Kollektiven eben begleitet werden, kennenzulernen. Und es gibt immer diese Conversatorios, meistens immer am letzten Donnerstag im Monat. Da sind wir heute angekommen. Para darles un poco del contexto, ¿qué es la Comunidad Freiba? La Comunidad Freiba es un espacio donde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas se conecta con los diferentes colectivos de solidaridad con los cuales colaboramos ya desde muchos, muchos años, para dar un espacio a escuchar y aprender de las diferentes luchas que hay adentro de México, pero también fuera de México, y para intercambiar nuestras herramientas y experiencias y aprender, pues. Entonces, hoy estamos con esto aquí. Los conversatorios de la Comunidad Freiba hay cada último jueves del mes, y pues aquí estamos. Les voy a presentar en breve con quienes tenemos el gusto, porque la verdad me da mucha pena que tengamos tantos problemas, porque siento que va a ser súper interesante el día de hoy. Les voy a presentar quienes están aquí presentes. Primero, les presento la banda que se conectó desde Alemania, que es el grupo de trabajo de autodefensa mental, que es un grupo de trabajo que es parte de la preparación de la gira zapatista a las Europas. Y aquí tenemos Lian y Laila, que son los productores, las productoras de una película que se llama La Resiliencia Radical. Y esta película trata del tema del burnout entre el activismo. Tenemos aquí también Amrei, que trabaja en el acompañamiento psicosocial de personas que han sufrido la violencia doméstica y el stalking. Y ella también promueve mucho el tema del autocuidado y la autodefensa mental en los espacios de activistas en Alemania. Y tenemos aquí Manu, que es mediador y miembro del colectivo BOOMS. Ahorita nos va a explicar qué significa eso. Que es también un colectivo que trata mucho el tema de la autodefensa mental de activistas. Tenemos aquí, pues eso desde el lado de Alemania. Desde aquí de Chiapas está conectada la gran Estela Maris Figueroa. ya está riendo, si la escuchan, por algunos problemas de internet, a veces la van a ver en la pantalla, pero no siempre, pero está aquí conectado por el teléfono, entonces nos escucha y nos puede contestar. Ella ha trabajado mucho el tema de la defensa de derechos humanos en Argentina y en Bolivia, pero desde hace 15 años está aquí en la región de México, en Chiapas. Ella es psicoanalista, ha acompañado muchos procesos y organizaciones, entre ellos el Fraiba mismo. Por eso también digo la gran Estela Maris, porque creo que hay muchas personas aquí en el Fraiba que la agradecen mucho. Pero sus temas generales de tratar o de las personas con ellas, con cuales ellas trabaja, son en su mayoría sobrevivientes de tortura o sobrevivientes o familias que están tratando con el tema de la desaparición forzada. Entonces, ella trabaja allí en la recuperación psicosocial, pero también por partes a veces entra en el tema jurídico, de justicia ante, por ejemplo, la tortura. Entonces, ella también es experta en el tema del protocolo de Estambul, que es el protocolo para definir la tortura. Entonces, sí tenemos aquí quizás de contextos diferentes, pero el tema de la psicología sí aquí une, o el autocuidado también une, porque vimos en la preparación de este conversatorio que a veces pues los síntomas o los problemas que uno confronta ante los hechos, ante la represión, aunque hay diferencias en la forma de la represión, a veces son como muy parecidas. Voy a traducir todo esto al alemán después de un trajito de agua. Ya hay la interferencia. Kurze Übersetzung aus Deutsch. Ich stelle euch kurz vor, wen wir heute hier bei uns haben. Zum einen haben wir hier VertreterInnen der AG Mentale Selbstverteidigung aus der Gruppe der Reisevorbereitung für die zapatistische Rundreise in Europa, die gerade unterwegs sind schon. Und da möchte ich euch vorstellen, Lian und Leila, die beiden sind die MacherInnen des Filmes Radical Resilience, ein Film über Burnout von AktivistInnen. Wir haben hier bei uns Amrei, mit Betroffenen von häuslicher, in einer Beratungsstelle für Betroffene von häuslicher Gewalt und Stalking arbeitet, und auch an sich sonst das Thema der mentalen Selbstverteidigung oder des, ja, wie man in Mexiko immer sagt, des Autocuidados, in aktivistischen Kreisen sozusagen promoted. Und wir haben hier bei uns Manu, der ist Mediator, Entschuldigung, mein Kopf ist verwirrt angesichts der Sprachen, und ist Mitglied des WUMS-Kollektivs, wird uns sicher gleich nochmal sagen, wofür dieses WUMS wohl steht. Und genau, dieses Kollektiv arbeitet eben auch zu mentaler Selbstverteidigung in aktivistischen Räumen. Und wir haben hier aus Mexiko zugeschaltet, Stella Maris Figueroa, Psychoanalystin, die seit vielen, vielen Jahren zu den Themen Menschenrechten in Argentinien und Bolivien gearbeitet hat, seit aber jetzt schon um die 15 Jahre in Chiapas aktiv ist, auch hier verschiedenste Prozesse und auch Organisationen begleitet hat und darunter auch Freiber. Deswegen sind wir eher hier bei Freiber sehr verbunden. Ihre Hauptthemen, zu denen sie arbeitet, ist Überlebende von Folter oder Überlebende oder betroffene Familien des Themas des erzwungenen Verschwindenlassens, ein Phänomen, das hier in Mexiko bzw. in Lateinamerika leider sehr groß ist. Sie arbeitet da eben als Sozialpsychologin, begleitet eben die Person, ist aber auch zum Teil manchmal bis hin in juristische Prozesse involviert und ist deswegen Expertin auch in dem Protokoll von Istanbul. Das ist sozusagen ein Leitfaden zur Feststellung, ob jemand gefoltert wurde. Also ein internationaler Standard zur Untersuchung von Folterfällen. Genau, das heißt, wir sehen hier, die Kontexte sind ein bisschen unterschiedlich, aber wir haben in der Vorbereitung auf die Veranstaltung heute festgestellt, dass eben die Mechanismen als auch die Auswirkungen psychosozialer Gewalt oder Repression eben manchmal sehr ähnlich ist und fanden deswegen es hier sehr spannend, uns auszutauschen. Und last but not least möchte ich auch noch vorstellen, dass wir hier drei Übersetzerinnen haben, Carolina, Leticia und Jutta, die uns mit der Übersetzung zwischen Spanisch und Deutsch helfen werden. Sie sind auch eine AG, die Übersetzungs-AG der Reisevorbereitung für die Zapatista-Tour Europa. Ja, danke an euch auf jeden Fall. Schon mal vorweg. Bueno, antes de dar la palabra entonces a nuestros muchos invitados y esa introducción larguísima, también no olvidar agradecer a nuestras tres traductoras que aquí están hoy presentes y nos van a apoyar, que son Carolina, Leticia y Jutta, que también son de un grupo de trabajo de traducciones que también forman parte de el colectivo de la preparación del viaje de la gira zapatista a las Europas. Entonces, aquí estamos y quizás antes de empezar, dar el espacio pues a cada lado, un lado México, un lado Alemania, y preguntarles, bueno, ya hicimos una breve presentación, pero darles el espacio también a presentarles a ustedes. Y la pregunta sería, ¿cómo están ustedes trabajando el tema de la salud mental o de la autodefensa mental? Y sí, ¿cuáles son su base y sus experiencias que han vivido en ese tema? Ich würde jetzt nach dieser ewig langen Einleitung das Wort endlich an unsere eingeladenen Gäste geben mit der Frage, also genau, ich habe euch ja gerade schon vorgestellt, aber vielleicht wollt ihr jeweils selber noch mal was dazu sagen. Was ist euer Background? Wie seid ihr zu dem Thema gekommen und vor allem, wie bearbeitet ihr es? In welchem Kontext bearbeitet ihr es? Y para empezar, yo no sé quién quiere empezar, el lado alemán o el lado mexicano. Quizás empezamos con Estela. Estela, ¿me escuchaste bien? Sí, te escuché. Perfecto. Entonces te doy la palabra y espero que te escuchemos bien. Lo primero, yo digo cosas generales en principio, porque digamos la experiencia en mi caso es de muchos años, de muchas décadas. Es muy difícil encontrar algo muy reciente. La cuestión de la Defensoría de los Derechos Humanos no es una especialidad. Es una decisión, y una decisión en función de la época histórica que a cada quien le toca vivir. Las herramientas que pueden tener las personas para ser defensores son muy diversas. No es defensor el que es abogado, el que es psicólogo, el que es médico, es defensor, el psicólogo, el abogado, el médico, y las personas que no tienen ningún paso por la universidad, que sin embargo han optado por esta decisión de acompañar el sufrimiento, porque de eso se trata. Y el acompañamiento tiene dos vertientes: una es a la persona afectada y la otra es de construir el caso. Un pequeño apunte de esto de persona afectada. Estela, para... Saben que el término que se usa jurídicamente es víctima. Estela, no te quiero interrumpir. Pero esto tiene muchos problemas detrás y con los años se ha adoptado en muchos países reemplazar directamente la designación de víctima por la de afectado o afectada. Estela, aquí tenemos que hacer una pausa para la traducción. Ok, perfecto. Also, gracias, Estela. Genau, zuerst würde ich sagen, ganz generell, weil, wie Anne gesagt hat, ich habe viele Jahre hinter mir, viele Jahrzehnte, und ich habe keine ganz aktuelle Erfahrung in den Themen gehabt. Zuerst würde ich sagen, dass die Verteidigung Menschenrechten ist keine Spezialität, sondern eine Entscheidung. Eine Entscheidung, dass eine Person in dem Kontext von die Zeiten, die und die Ereignisse, die Geschichte, was passiert in dem Moment, eine Person entscheidet, damit sich zu beteiligen. Und die Werkzeuge, die eine Person hat, um diesen Weg zu machen. Die Menschen, die diese Entscheidung treffen, kommen aus verschiedenen Berufen, Ärzte, Psychologen, Anwalten, aber es gibt auch Leute, die keine professionelle Ausbildung gemacht haben und treffen solche Entscheidungen. Und bei der Begleitung, da reden wir über zwei Aspekte. Der erste ist, wir reden von betroffenen Personen. Früher haben wir von Victime gesprochen, aber dieses Wort oder dieses Fachwort hat hinter sich viele Debatte gehabt und jetzt das richtige Wort ist betroffene Person. Und der zweite Aspekt ist dann das Prozess, der Fall, in dem es passiert, dann zu verstehen und damit zu arbeiten. Okay, Stella, puedes continuar. Bueno, apuntar en principio para la conversación dos o tres cuestiones. Una, que tiene, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos, Estela, bueno. Todo bien. Bueno, ok. Bien, el punto que está más relacionado con la cuestión, yo les decía antes, bueno, construir un caso, digo, acompañar a la persona afectada y por otro lado construir un caso. Lo diferencio porque me parece que el tema de la persona afectada es todo la parte del acompañamiento, de poder responder a sus necesidades y de poder emprender el camino de reconstrucción después de un evento violento, de violación de derechos humanos. La construcción del caso es para la denuncia, pero no solo jurídica, es la denuncia social, entonces tiene mucha importancia la construcción del caso. Pero ahí lo que más importa son los datos duros de los hechos. Pero esto sirve para poder llevar adelante todo el proceso que se haga con la persona afectada. Aquí creo que hacemos otra pausita para la traducción. Perdón. Ok, perfecto. Gracias. Genau. Der zweite Faktor ist, wenn ich das richtig auf Deutsch ausdrücke, den Fall zu rekonstruieren. Und da müssen wir einen Unterschied zwischen diese zwei Faktoren machen, weil wenn wir über die betroffene Person reden und Begleitung reden, da sprechen wir über die Bedürfnisse, die diese Person hat, um eine Rekonstruktion anzufangen. Und wenn wir über den, also das einen Fall zu rekonstruieren, das heißt für die juristische Prozess, aber auch sozial, weil genau die Betroffenen manchmal leiden von Diskrimination. Und da reden wir, es ist sehr wichtig, über die harten Daten zu sprechen, um mit einer Rekonstruktion anzufangen. Okay, Stella. Adelante, Stella. Sí. Bueno. Tengo que decir tres cosas más, porque, digamos, para poder ubicar, por lo menos desde mi punto de vista, desde dónde estoy hablando. Una cuestión es que un ataque en los derechos humanos, en la integridad de cualquier persona, implica una ruptura de las creencias básicas en el mundo. Con ello me refiero, básicas quiere decir súper básicas. Yo no tengo por qué dudar que mañana me levanto y sigo mi día de trabajo, de reuniones, de familia, de parejas, etc. Resulta que el día queda fracturado. ¿Fracturado qué? Es una ruptura de las creencias básicas, que la otra creencia habitual que todos tenemos es que confiamos en que si salgo a la calle no tengo por qué ser atacada, golpeada, humillada, y que me amenacen con matarme, y que efectivamente pueden hacerlo porque hay una fuerza mayor. Esto hace que esa confiabilidad con la que nos movemos en la casa, en la calle, en el trabajo, en donde sea, queda rota. Y al quedar rota, la recuperación no es tan sencilla. La persona queda afectada, y esto quiere decir que va a haber una primera respuesta general, y esto pasa siempre en cualquier persona afectada, que es un sentimiento de culpabilidad. Es decir, me atacaron, pero yo fui culpable, porque no tendría que haber ido por esa calle, porque no tendría que haber respondido ese llamado, etc. Esta culpabilidad también afecta, ¿hay que traducir ya? Sí. Yeah. Genau. Dazu möchte ich über drei Sachen sprechen, damit ihr meine Perspektive versteht. Erstens, wenn eine Person einen Angriff zu ihren Menschenrechten leitet, da ist eine Zerstörung von den ganz basischen Glauben. Und ich meine ganz basisch, weil die Personen, die Leute, die keinen Angriff gelitten haben, wir zweifeln nicht, dass morgen unser Leben nicht weitergeht. Also wir hoffen, dass morgen wir wieder aufstehen, in die Arbeit gehen und das alles läuft wie normal. Wir hoffen und wir sind davon überzeugt, dass wenn wir morgen auf die Straße gehen, dass wir keinen Angriff da leiten würden, körperlich oder psychologisch. Aber eine Person, die so einen Angriff leitet, dann ist sein ganzes Leben zerstört. Arbeit oder zu Hause mit der Familie. Und in diesen Fällen ist die Heilung sehr kompliziert. Wenn eine Person davon betroffen ist, ist dann betroffen fürs Leben, sozusagen. Und es kommt sehr öfter, dass die Person, die betroffen ist, dann ein Gefühl von, wie sagt man, Kulpabilität? Jetzt habe ich es vergessen. Schuldgefühl hat. Ein Schuldgefühl in dem Sinn, ich sollte gestern nicht rausgehen, ich sollte dieses Telefonat nicht angenommen. Genau, das ist das erste Symptom. Okay, Estela. Bueno, por último, creo que hay que tomar en cuenta que esta culpabilidad, primero, la afectación es a la persona directamente afectada, también a la familia, también al grupo de amigos, también a la comunidad inmediata que rodea a la persona y también a los defensores. Algo que es esta cuestión de quemarse, que yo no lo digo en inglés porque se está generalizando, digamos, y el tema de los idiomas tiene importancia. Generalizado en inglés, empieza a quedar como disminuido en la profundidad de lo que significa. Entonces, por lo menos en español, yo digo, la gente se quema. La gente que trabaja con derechos humanos. Y se quema porque también manifiesta una culpabilidad. No es evidente, pero ¿cuál es esa culpabilidad? Vamos a traducir primero que contestas. ¿Perdón? Vamos a traducir primero que contestas la pregunta que abriste. Bueno. Genau. Ich übernehme jetzt. Das Schuldgefühl entwickelt sich gegenüber allen sozialen Beziehungen oder in allen sozialen Beziehungen. Schuldgefühl gegenüber der Familie, Schuldgefühl gegenüber der Gemeinde, Schuldgefühl auch gegenüber den Menschenrechtsverteidigerinnen, die versuchen, die betroffene Person zu unterstützen. Stella benutzte den Begriff, dass diese Person sich verbrannt hat, jetzt ich sage in drei Anführungszeichen, weil weder im Englischen noch im Deutschen das Richtige darüber kommt. Dieses Gefühl, dass sich verbrannt haben, bedeutet, die betroffene Person reduziert sich, verkleinert sich als Mensch, fühlt sich nicht mehr als Ganzes, als die Person, die sie war, und auf Spanisch benutzt man dafür den Begriff quemarse, was wörtlich übersetzt, wie schon gesagt, sich verbrennen bedeuten würde. Stella Petoca. Sí. Bueno, por último, la cuestión de la culpabilidad afecta a los defensores también, de qué manera. Bueno, que se queman porque no pueden parar de trabajar. O sea, van más allá de medir lo que son las fuerzas, bueno, mentales, afectivas y físicas. ¿Por qué? Porque nada les alcanza para compensar esto de que están trabajando con alguien afectado, bueno, por ejemplo, alguien que ha sido torturado, y los defensores que se ocupan de eso no han sido torturados. Este es como no poder terminar de compensar nunca la situación de la persona afectada. Bueno, habría dos o tres cuestiones, pero las quiero dejar para después, que tiene que ver con esta cuestión de la diferencia entre el terror y el miedo. Pero yo creo que eso lo podemos retomar, si cabe, un poco más adelante. Me parece perfecto. Die Frage der Schuldgefühle betrifft nicht nur das, die Betroffene, sondern betrifft auch die Menschenrechtsverteidigerin. Denn die Menschenrechtsverteidigerinnen müssen weiterarbeiten, trotz der Erfahrungen, die sie machen, trotz der Schilderungen, die sie von den Betroffenen von Folter, Verschwinden lassen und anderen Menschenrechtsverletzungen erfahren haben. Sie müssen weiterarbeiten, auch wenn ihre physischen und psychischen Kräfte eigentlich schon erschöpft sind. Und sie müssen sich damit auseinandersetzen, mit Folteropfern zum Beispiel und deren Erfahrung, auch wenn sie selber nie Opfer von Folter geworden waren. Die weiteren Fragen, die Stella gleich aufgreifen wird, oder vielleicht wollt ihr vorher dazu was sagen, ist die Unterscheidung zwischen Unterschied oder Gleichgültigkeit war, glaube ich, der Begriff, Differentia, Terror, und das letzte habe ich nicht mehr aufgeschrieben. Stella, ¿cuál fue la, und Angst, alles okay. Danke. Estela. Sí, sí. Yo decía, por mi parte, en este momento es hasta ahí. Espero más el diálogo. Y bueno, sí, una cosa, recordar que están como oyentes otras personas de acá, de México, de España. Que creo que si no tuvieron más dificultades, ellos también están. Acá la pantalla me dice que somos 27 personas. Sí. ¿Quién sabe si están? bueno, para tomar en cuenta que no somos solamente el grupo alemán y tú, Anne y yo de este lado, sino que hay más gente, ¿no? Sí. Sí. Bueno, darf ich noch kurz übersetzen? Macht nichts. Also Stella meint, dass es ganz wichtig ist, dass wir nicht vergessen, dass eben nicht nur wir hier aus der Bundesrepublik und aus Mexiko zugeschaltet sind, sondern was sie auf ihrem Bildschirm sehen kann, ist, dass Menschen interessiert an diesem Thema auch aus Spanien und noch weiteren Ländern zugeschaltet sind. Sie würde aber jetzt gerne in den Dialog eintreten und deshalb seid ihr jetzt an der Reihe. Also ich sage jetzt ihr von der Arbeitsgruppe. Ja, dann würde ich mich einmal kurz vorstellen. Ich bin Manu. Ich habe eine Ausbildung in Mediation und begleite damit vor allem Hausprojekte, Besetzungen und Politgruppen in Konflikten eben, und habe da zum Beispiel auch schon mal in einem Transformative Justice Prozess eine Gruppe begleitet. Und dann bin ich noch Teil vom WUMS-Kollektiv. Die WUMS steht für die Werkstatt für Utopien und mentale Selbstverteidigung. Wir beschäftigen uns ziemlich viel mit dem Thema Resilienz, mit der Stärkung unserer Haltung in politischen Kämpfen, machen viel politische Körperarbeit und das in Form von Workshops und Podcasts. Genau, und ich bin weiß, deutsch, able-bodied und genderfluid. Ok, va la traducción para los castellano hablantes. Manu se autopresentó que hizo una formación como mediador y en esta función está acompañando a grupos políticos en las luchas por la vivienda, ha apoyado a Ocupas en este proceso y también ya tiene experiencia en este proceso de justicia transformadora o transformatórica y forma parte de un proyecto, un taller que se llama BUMS en alemán, que es la abreviación para Taller de Utopía y Autodefensa Mental. Los elementos centrales en este taller son temas como la resiliencia, perdón, el cuerpo político a través de talleres y de podcast. Manu oder jemand anders jetzt? Okay, du warst fertig, ne? Dann mache ich weiter. Ich bin Lian. Ich war länger in Umweltbewegung und so auf Besetzung unterwegs und habe da dann am eigenen Leib Burnout und Trauma erfahren, bei mir, aber auch bei den Gruppen, wo wir unterwegs waren. Und deshalb haben wir dann gesagt, das ist so ein großes Problem, da machen wir einen Film drüber. Und das haben wir auch gemacht und haben ja vor allem in Europa Interviews dazu gemacht und dadurch halt viel gelernt. Ich bin weiß, chronisch krank, deshalb liege ich hier auch im Bett. Nicht binär. Tengo que ampliar la traducción de Manu. Él se autodescribió como hombre blanco y dos elementos más que no apunté, perdóname. Ahorita es Lian, que se presentó como activista durante bastante tiempo en el movimiento ecológico y también de Ocupas, y tiene bastante experiencia con la violencia y la represión. Estas experiencias la llevaron a desarrollar este proyecto de película que se desarrolló a través de entrevistas en varios países de Europa. Y explicó que es blanca y desgraciadamente con una enfermedad crónica, por eso está en su cama y es binaria. Der nächste. Ja, ich würde weitermachen. Ich bin Amai. Anna hat ja vorhin schon gesagt, ich studiere Psychologie und mache psychosoziale Beratung und genau, bin ziemlich früh in meiner Jugend, wie man hier so schön sagt, habe mich politisiert. Und war dann in unterschiedlichen Kontexten unterwegs und habe häufig erleben müssen, dass Leute rausgefallen sind, dass Leute sich überarbeitet haben. Und wir nicht so gute Strategien damit hatten, damit einen Umgang zu finden. Mittlerweile ist es zum Glück so, dass wir dazugelernt haben. Deswegen ist mir dieses Thema auch ein großes Anliegen. Und genau deswegen schauen wir oder ich sehr in den Kontexten, in denen ich mich gerade bewege, dass wir uns gegenseitig unterstützen können und genau unsere Strategien weiterentwickeln. Ich bin auch weiß, deutsch, able-bodied und auch non-binär. Amel stellte sich vor oder stellt sich vor so und greift auf was ahorita estoy en la confusión total. Ana retomó los elementos de la introducción de Anne, que es estudiante de psicología y trabaja en un una oficina de apoyos psicológicos. Desde muy joven estaba ya activa y se politizó en contextos muy diversos, haciendo experiencias de que en grupos agentes bueno, gente salió del grupo por la actuación dentro del grupo, o la gente ya no participó porque ya no tenía fuerza para seguir. Y hoy día sabe de la importancia que es apoyarse mutuamente para evitar estos procesos de que la gente ya no puede o ya no se les permite seguir en su trabajo. También se autodescribe como alemana, blanca, y usó otra palabra que no apunté. Perdón, ¿cuál fue? No binar, no binar, everybody. Ok. Gracias. Ok. Ich weiß nicht, wer jetzt das Wort ergreifen möchte. Ich. voy a seguir aquí, entonces ya como ya nos presentamos un poco desde donde hablamos y desde donde venimos, para entrar un poco más en el tema. Estela ya nos platicó un poco desde su experiencia, qué son los mecanismos psicológicos que nos llevan a quemarnos, ¿no? Porque a quemarnos como activistas, defensores, defensoras. Y yo quería seguir o hacerles la pregunta, y allí quizás dirigí la pregunta al principio al equipo alemán. ¿Cuáles ven ustedes como las causas principales de estas crisis psicológicas en una vida en resistencia? ¿Cómo lo han vivido ustedes, o más bien con quiénes personas han tratado, cuáles han sido allí las causas? Y allí quizás ver un poco, como lo dijimos al principio, hay causas que son como externas, ¿no? Esa es la represión, pero también hay un poco las causas internas. Entonces, ¿cómo lo ven, cómo lo vivieron y cómo ven allí la conexión? Ich würde, nachdem jetzt sich alle vorgestellt haben, mal gleich ins Thema ein bisschen einsteigen. Stella hatte ja gerade schon hingewiesen auf die psychologischen Mechanismen, die dazu führen, dass eben dass AktivistInnen oder MenschenrechtsverteidigerInnen sich sozusagen verbrennen, oder das, was im Deutschen eben halt oft als Burnout dann sozusagen bekannt ist. Genau, und da wollte ich eben die Frage richten, vor allem erstmal an die deutsche Gruppe und danach zurück an Stella. Was glaubt ihr, sind so die Hauptursachen für diese verschiedenen psychologischen oder psychischen Krisen, die man ja vielleicht erleiden kann in einem widerständigen Leben? Und wie seht ihr das vor allem in dem Kontext, dass es zum einen Angriffe gibt, die eben eher von außen kommen, aber zum anderen auch innerhalb der Organisation, Kollektive, in denen man sich bewegt, es eben auch diesen Druck manchmal gibt? Und wie ihr glaubt, dass das zusammenhängt? Genau. Dann fange ich mal an. Also ja, ich glaube, die Gewalt von außen ist auf jeden Fall ein großer Punkt in vielen Gruppen. Also habe ich auf jeden Fall von vielen Leuten gehört, dass es einmal auf die Individuen einen Effekt hat, aber dann natürlich auch auf die ganze Gruppe. Also ich habe so das Gefühl, dass da noch viel mehr Konflikte sind und also viel mehr Konflikte entstehen. Und ja, also das hat, genau, betrifft Individuen, auch die Gruppen. Auch wenn jetzt die Gewalt, die wir jetzt erfahren hier in Europa, nicht vergleichbar ist mit dem, was da in Mexiko passiert, ist das hier auch auf jeden Fall ein Grund, warum Menschen nicht mehr weiterkämpfen können. So. Und erstmal Übersetzung vielleicht. Sorry. Ja, danke. Ja, ich bin Lian, also von meiner Seite aus. Ich würde sagen, dass der Grund von diesen... Betty in Castellano. Mientras que Leti está checando. Ah, perdón, ya estoy conectada, ya estoy conectada. Desde mi punto de vista, yo soy Lian. Desde mi punto de vista, las causas que provocan este tipo de crisis en la psique también tienen mucho que ver en el contexto dentro del grupo. Mientras los grupos sean más grandes, existe también una mayor presión y una mayor tendencia a ser afectada. Naturalmente que nosotros no podemos comparar la situación en la que nosotros nos encontramos aquí en Europa con los casos que se llevan, que suceden en México. Pero aún así es en este contexto como nosotros hemos hecho esta experiencia. Gracias, Lian. Lian, oder Bertrand, es, bitte. Ja, aber auch, also auch, also unabgesehen von der Repression von außen, gibt es auch Arten, wie wir zusammenarbeiten, die auch dazu beitragen, dass Menschen nicht mehr weitermachen können. Also das, was auch schon angesprochen wurde, dass wir einfach uns überarbeiten und dass wir mit Konflikten nicht unbedingt so ideal umgehen. Ja, und was noch? Ja, da gibt es, also dass wir halt einfach nicht ideal zusammenarbeiten und über unsere Grenzen gehen. Und das ist, also was ich auch oft gehört habe, ist, dass es halt auch eher so einen Fokus gibt auf die Aktion, die wir unbedingt machen müssen, aber nicht so viel Fokus auf, okay, wie kümmern wir uns um uns, so. Und das ist dann, also das sorgt dann auch dafür, dass wenn Leute dann Probleme haben, dass die auch rausfallen und nicht mehr in der Teil der Gruppe sein können. Ja, soweit von mir. Okay, y yo también quisiera comentar que por un lado existe la represión de afuera, es decir, somos afectados por la represión de afuera, pero también internamente la presión dentro de los grupos en donde somos activistas nos impide seguir adelante. Es decir, que nos concentramos mucho a las acciones que tenemos que realizar y nos olvidamos un poco de nosotros mismos. Y estas son las causas, desde mi punto de vista, estas son las causas por las cuales las personas desisten de continuar en el activismo, se salen del grupo y bueno, es lo que yo quisiera decir. Por ahora es todo. Gracias. ¿Quién? Wer macht weiter, bitte? Also was ich an der Stelle vielleicht noch ergänzen würde, was mir häufig auffällt, ist, dass wir eben nicht so eine Art von Community oder Gemeinschaft haben, wie ich sie in Chiapas erlebt habe oder wie es das auch in den USA gibt. Und deswegen habe ich häufig auch den Eindruck, dass schon kleinere Probleme viel eher dazu führen, dass Leute nicht aufgefangen werden, weil wir in so einem krassen Individualismus leben. Und das macht die Situation, glaube ich, sehr anders zu anderen Teilen der Welt hier im Herzen der Bestie in Europa. Yo soy Manu y quisiera hacer una añadir algo. Me parece que también un factor importante es que en nuestras comunidades donde nosotros somos activistas, no estamos acostumbrados a pensar en colectivo, a trabajar en colectivo, como por ejemplo sucede en Chiapas o en Estados Unidos. Nosotros estamos muy concentrados a ser individualistas, hemos aprendido a ser individualistas y eso hace que se nos dificulte trabajar en colectivo y que a veces estamos muy concentrados en problemas muy pequeños. Y esto también, pues sí, provoca que la gente desista de trabajar o de ser activista. Danke, Manu. Sale, muchas gracias. Y voy a dar la palabra a Estela, con la misma pregunta. Sí, gracias. Bueno, me parece muy importante esto que están planteando, de que la afectación es a veces, muchas veces, por crisis dentro de los grupos de activistas. Y sí, esto ocurre. Creo que sí, efectivamente, como decían también, tiene bastante que ver con la cuestión de una formación individualista. Pero el tema es que si son activistas, digo, yo hago comentarios, los pueden tomar o no. Pero bueno, a lo que voy es, si son activistas, es porque están queriendo cambiar algo. Y tal vez algo que les resulta bien importante. Y creo que lo que sea que quieran cambiar, lleva incluido básicamente un cambio en las relaciones interpersonales, en todos los niveles, en los más cercanos, los más íntimos, los que no son tan íntimos, los que son del barrio, de, en fin, de donde sea que estén actuando. Con lo cual, a lo mejor, ver los modos de relacionamiento forma parte de esa actividad, podría formar parte de la actividad que llevan a cabo. Gracias, Estela. Si me permites traducir, por favor. Lo que pueda hacerse cambios sin sí. Un cambio en el relacionamiento. Es decir, tenemos. Sí, Estela, ¿sí? ¿Me permites traducir? Sí, claro. Ay, gracias, gracias. Si no, olvida uno la idea. Ja, ich bin Estela und ich finde es sehr interessant, alles, was hier ausgesprochen wird, wie diese interne Druck oder diese interne Probleme sehr wichtig sind und ein Teil der Ursache sind für diese Krise, psychische Krise sind. Wir müssen auch aber auch nachdenken, was wir tun. Ich sage in Klammer, ich sage meine Kommentare, meine Meinungen und jeder kann das annehmen oder nicht. Aber was ich denke ist, wenn wir Aktivisten sind, wenn ihr Aktivist seid, ist, weil ihr etwas verändern wollt, etwas, das für euch sehr wichtig ist. Und das hält oder das hat damit, das bedeutet, dass ihr auch nachdenken sollt, wie ihr erzogen wurde, also wie sind die Beziehungen zwischen den Aktivisten, zwischen euch, zwischen den Aktivisten, wie sind die Beziehungen miteinander innerhalb einer Gruppe, inwieweit sind wir Individualist und das müssen wir auch nachdenken, reflektieren. Wir müssen aber auch nachdenken über die Beziehung, nicht nur mit den Menschen, die mit uns zusammenleben oder mit unseren Familie oder mit unseren besten Freunden oder in den Gemeinden, sondern in einem großen Kontext. Wie ist unsere soziale Beziehung? Wie sind unsere soziale Beziehungen? Wie stellen Beziehungen miteinander? Das ist sehr wichtig. Darüber müssen denken. Estela, ¿puedes continuar, por favor? Sí, yo creo que más que nada quería hacer este comentario, digamos, el tema de cómo el propósito de cualquier grupo activista, en mi opinión, tiene que estar todo el tiempo retomado. O sea, en cada situación de organizar lo que sea de actividad, me parece que tienen que estar retomados los objetivos y principios que los ponen en esa actividad. Porque esto siempre lo olvidamos. En un momento creemos que estamos en un grupo de compañeros donde todos pensamos parecido. Pero en realidad el desarrollo político es eso, un desarrollo de cada quien dentro de los grupos. Porque estas son cuestiones políticas. Quiero decir, no se puede pensar que si un compañero golpea a su mujer, que queda sin problema el hecho de ser un compañero. O sea, o pensamos que lo del interior de la casa es público y no es privado, y lo tenemos que pensar hasta el final, con todas las consecuencias, o estamos en otra cosa. Gracias, Estela. Eso. Sí, sí. Gracias. Sí. Ich denke, dass, also ich würde dann nochmal dieses Thema aufgreifen. Welche sind die Gründe, warum wir in dieser Gruppe von Aktivisten sind? Welche sind unsere Ziele? Welche sind unsere, ja, was wollen wir damit erreichen? Das ist sehr wichtig, weil nicht, das ist ein Prozess, und das ist, in diesem Aktivismus gibt es ein politischer Prozess, und jeder hat unterschiedliche Prozesse. Das heißt, jede Person hat einen eigenen Prozess gemacht, und das dürfen wir nie vergessen. Wir müssen auch zum Beispiel denken, wenn innerhalb einer Gruppe ein männlicher Compañero seine Frau schlägt, wie wir damit umgehen. Wir denken, das ist eine private Sache und das geht uns gar nicht an. Oder wir denken, dass in diesem Moment dieser Compañero ist nicht mehr der gleiche Compañero wie früher. Und dann müssen wir uns dann Folgen ziehen. Das heißt, wenn wir denken, das ist eine private Sache, was für Folgen hat das innerhalb der Gruppe auch für uns? Und das müssen wir auch nicht vergessen, sage ich immer wieder, nicht vergessen, welche sind die Ziele innerhalb der Gruppe. Natürlich müssen wir uns auf unsere Aktionen konzentrieren, aber nie vergessen, dass jeder Mensch hat einen politischen Prozess, und dieser Prozess ist sehr individuell. Danke, Estela. Por nada. Yo quisiera preguntar, Esto fue un comentario al pasar que escuché, pero lo quiero tomar. Esto de que naturalmente ni se puede comparar con Chiapas los que les toca vivir. A ver, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué no hay comparación? Bueno, yo quisiera, ich wollte eine Frage zurückgreifen, die schon vor kurzem gestellt wurde, oder ein Kommentar. Es wurde gesagt, dass was in Europa die Aktivisten durchmachen, konnte nicht vergleichen werden mit dem, was die Aktivisten in Chiapas durchmachen. Warum sagt ihr was? Was ist wohl der Unterschied? Was ist unterschiedlich zwischen Chiapas und Europa? Danke. Ich glaube, jetzt muss jemand beantworten, wenn jemand möchte. Ich würde versuchen zu antworten. Also, ich denke, das, was mir als erstes dazu einfällt, ist, dass hier zumindest in weißen deutschen Kontexten in einem anderen Maße die Lebensgrundlage betroffen ist. Also ich glaube, dass hier Leute eher die Möglichkeit haben, diese Trennung aufzumachen zwischen, ich habe hier meinen Alltag und da gehe ich vielleicht auch einen sehr geradlinigen Weg, und dann habe ich so den Aktivismus im Freizeitbereich. Und wenn ich mich aus diesem aktivistischen Kontext rausziehe, heißt es trotzdem nicht, dass ich meinen kompletten Alltag und meine kompletten Ressourcen verliere. Ich glaube, das ist vielleicht der Unterschied, was dann auch dazu führt, dass es eben bei dieser Individualisierung bleibt und dass häufig in den aktivistischen Kontexten nicht der Raum dafür geschaffen wird, dass wir über Gefühle sprechen, über Probleme sprechen, dass wir Erlebnisse miteinander teilen und auch auswerten. Genau, und wenn in aktivistischen Kontexten sich dieser Raum genommen wird, dann kommt es leider häufig hier auch immer noch dazu, dass es quasi nicht als politische Arbeit gewertschätzt wird. Genau, und da wieder diese Entpolitisierung stattfindet. Also ich gebe dir total recht, Estella. Ich denke auch, dass es vor allem darum geht, gemeinsame Beziehungen aufzubauen und dadurch andere Gemeinschaften zu schaffen. Und auf Basis dieser Gemeinschaften dann auch Utopien denken zu können und zu schauen, was kann ich von diesen Utopien im Hier und Jetzt verwirklichen. Ich habe aber hier häufig das Gefühl, dass Leute eine ganz unklar umrissene Utopie haben und dann dadurch so ein großer Druck entsteht und dieser Gedanke entsteht. Ich mache ganz gleich Pause. Ich würde den Satz noch zu Ende machen. Ja. Entschuldigt. Ja. Dass dann der Gedanke entsteht. Darf ich kurz übersetzen? Okay, ja. Danke. Also, ich bin Armei. Yo soy Armei, voy a intentar de contestar la pregunta de Estela. Nosotros somos blancos alemanes y pienso que aquí nuestra vida de fondo es otra. Por ejemplo, nosotros podemos diferenciar nuestra vida diaria del activismo. Nosotros tenemos nuestra vida diaria y podemos seguirla prácticamente sin ningún problema. Y por el otro lado, en nuestro tiempo libre somos activistas. Y esto lo podemos hacer sin que nuestra vida diaria se vea afectada, sin que nuestros sustentos, nuestra vida fundamental se vea atrofiada. Y pienso que esto provoca que dentro de los grupos de activistas no haya un espacio para hablar de los problemas, de los sentimientos, de las causas o por ejemplo, de establecer relaciones más internas entre nosotros, porque eso se considera como que nos estamos despolitizando del proceso. Yo te doy toda la razón, Estela, cuando tú dices que es importante construir relaciones sociales más intensas, que eso no hay que olvidarlo. Yo pienso que también hay que ver que nosotros estamos tratando de vivir una utopía y que esa utopía, cada uno tiene una idea de qué es esa utopía y a la forma de poner en práctica o querer poner en práctica esa utopía existe una presión entre nosotros mismos y que a veces eso pues lleva al problema que estamos tratando. Danke. Amei, wenn du möchtest, kannst du weitermachen. Ich versuche den Faden nochmal aufzunehmen. Ich wollte nur noch einen Satz sagen. Genau, ich habe häufig die Beobachtung gemacht, dass wenn es so eine sehr unklar umrissene Utopie, wie zum Beispiel irgendwie so diese Vorstellung von Revolution, was viele junge Leute hier, die in aktivistischen Kontexten irgendwie reinkommen, diese Vorstellung haben, dass es dann dazu führt, dass es so einen großen Druck gibt und immer diese Vorstellung davon ist, dass wir nicht alles auf einmal schaffen können und dass wir immer zu wenige sind und das eben diesen Druck erzeugt und dann keine Strategien dafür da sind, diese Unzufriedenheit auszuhalten und sich dabei auch irgendwie gegenseitig zu unterstützen und dann gemeinsam Visionen zu entwickeln. Danke. Also ich werde nochmal seguir con el hilo y quisiera solo agregar una oración. Mi observación, lo que he observado es que hay una cierta, no está claro qué idea tenemos nosotros de utopía y que esta, por ejemplo, cuando se habla de una revolución entre los activistas jóvenes que se incorporan, pues como que no hay una visión clara de qué significa eso y al mismo tiempo, por no tenerlo claro, se crea una presión y entonces nos concentramos a querer hacer algo y a querer llevar lo que, a concretar lo que teníamos pensado sin saber cómo y que esto, bueno, nos provoca también estos conflictos que hablamos. Danke, gracias. Bueno, puedo hacer un comentario ahí. A ver, sí, que hay paradojas, ¿no? Porque, claro, poder llevar la vida cotidiana y aparte poder llevar algún activismo y que no perturbe una cosa a la otra. Claro, se diría, bueno, ¿no? Desde desde el reproche o desde la culpabilidad, qué cómodo que es así, pero en realidad habría que pensar si se trata de que quede reducida la vida cotidiana o no, porque los cuidados en realidad tienen que ver con recuperar algunas cuestiones de la vida cotidiana que las personas han perdido por estar todo el día trabajando en situaciones de riesgo. Entonces, bueno, hay una paradoja ahí que es cómo medir, digamos, ¿no? Pero sí que es necesario encontrar una medida, de todas maneras. Y que el asunto de la incorporación de los jóvenes. Bueno, yo soy muy ferviente de poder pensar que los jóvenes, que son los que siguen y que son los que están en condiciones probablemente de hacer una diferencia generacional. O sea, yo trato de escucharlos cuando tengo la oportunidad que tengo cerca a alguien joven. Porque me parece que, a ver, como generación, yo soy mayor que todas ustedes y todos, ¿no? Entonces estoy hablando de mi generación en particular. Mi generación, entró en la lucha con todo, pero también es cierto que en muchos países en Latinoamérica fuimos vencidos. Eso es una realidad muy dolorosa, pero no se puede mirar para otro lado. Es decir, que... Hay que traducir, creo que desde aquí. Sí. Stella, lo lamento. Du müsst mich ergänzen, sollte ich irgendetwas vergessen haben. Stella sprach von dem Paradox, der zwischen, der eben geschildert wurde von Amei, der Paradox zwischen dem Alltag und den politischen Aktivitäten. Und zwar in der Form, als ob sich diese beiden Elemente in keiner Weise beeinflussen würden oder miteinander in Verbindung stehen. Wenn man aber darüber nachdenkt, dann bedeutet das, dass in unserem Alltag ganz viel verloren gegangen ist, weil diese Trennung besteht oder weiter sich vertieft. Was den Aspekt der jüngeren Aktivisten betrifft und wie sie einbezogen werden können, ohne dass gleich bei den großen Themen, was du angesprochen hattest, einmal die Revolution oder so, sie gleich den Mut verlieren, aktiv zu werden, weil eine Revolution, sage ich jetzt, in keiner Weise so schnell erfolgen wird, egal wie man sich abstrampelt. Ich macht die Klammer zu, das hat sie nicht gesagt, aber sie unterstrich die Bedeutung, dass den jüngeren Leuten zugehört wird, darüber diskutiert wird in einer Art intergenerationalen Dialog, und sie spricht aus ihrer eigenen Erfahrung, meint, sie ist wahrscheinlich die Älteste von uns allen hier, dass ihre Erfahrung und die Erfahrung ihrer Generation, also die Erfahrung von Aktivistinnen in Lateinamerika, leider die war, ihre Kämpfe sind verloren gegangen. Sie haben trotz all der Mühen diese Kämpfe, die sie durchgeführt haben, verloren. Estela, te toca. Bueno, me distraje. a ver si puedo retomar la idea con la que estaba. Era el día de las actividades y luchas perdidas. Perdón. Sí, ok. Yo creo que el tema es, una cosa es el respeto por las luchas en otros lugares, como puede ser desde Alemania el respeto por las luchas de acá. Pero otra cosa es que haya como unas diferencias enormes. Yo creo que sí, claro, hay diferencias. Pero creo que el tema es ver cuáles son los puentes entre unas experiencias y las otras. Porque, bueno, acá estamos en un diálogo porque algo pretendemos. Ustedes hacer llegar para acá y yo haciendo llegar para allá. Y, digamos, y Anne, pobre, con toda la cosa técnica en la cual yo no le puedo ayudar para nada, haciendo todo un trabajo para poder entendernos. Ese es el punto. Tal vez uno tiene que ir sacando elementos de las experiencias inmediatas. Es decir, bueno, si hacemos tanto esfuerzo para poder conectarnos, tal vez de eso se trata en lo básico de cualquiera sea el movimiento en cuestión. Cuando los oigo hablar, digo, no me impaciento, porque acá las reuniones, bueno, ahora están un poco suspendidas, pero las asambleas, los encuentros, etcétera, tienen traducción, porque aquí se manejan como mínimo 4 idiomas, además del español. 4 idiomas indígenas. Entonces, digo, estoy acostumbrada a que hay que tener paciencia. Se necesita tiempo, que cada quien pueda decir lo suyo, que después esté la traductora, que después, entonces, retomar el hilo. Se necesita tiempo, es un tiempo que no es de reloj el que se necesita. Y tal vez esta idea que yo tengo. ¿Sí? Sí, ya. Ok, ich hoffe, dass ich alle wichtigen Aspekte mir notiert habe. Das ganz Entscheidende, nachdem die kurz abgelenkt waren, ist der Aspekt des Respekts für die Kämpfe der jeweils anderen. Das heißt, der anderen in anderen Ländern, in anderen Regionen, in anderen Kontexten. Es ist wichtig zu wahrzunehmen, dass es Unterschiede gibt, aber wichtig ist zu versuchen, Brücken zu bauen zwischen den verschiedenen Erfahrungen in den verschiedenen Ländern, Brücken zwischen den verschiedenen Kämpfen, die in den jeweiligen Ländern oder Regionen durchgeführt werden. Und zwar eine Möglichkeit dieses Brückenbaus ist der Dialog, so wie wir ihn jetzt durchführen, zwischen in diesem Fall euren Fragen aus Deutschland und dem Versuch hier aus Mexiko darauf eingehen zu können. Vorher die Probleme mit der Technik haben wir gemerkt, dass ein ganz wichtiges Element die Frage der Geduld ist, also abzuwarten, zu schauen, wie etwas gelöst werden kann, aber auch das Wissen um die Anstrengung, die unternommen wird, um eben ein Problem zu lösen. Die Erfahrung bei Versammlungen, bei Encuentros, also Treffen hier in Chiapas sind und die unterstreichen die Notwendigkeit der Geduld, des sich Zeit nehmens, weil ganz oft in 4 verschiedene Sprachen übersetzt werden muss. Und manchmal wird dann auch der Faden verloren. Manchmal muss noch überlegt werden, wie jetzt die, ob die Übersetzung schon zu Ende ist oder nicht. Jedenfalls sind 2 wesentliche Aspekte, sich Zeit nehmen und die Geduld aufbringen, die nötig ist, um den anderen zu verstehen. Estela, ¿tú querías agregar algo más? Si no, seguiría yo un poco con las preguntas. Solo una cosa, que era lo que tenía pendiente en mi cabeza, que lo recuperé. Respecto de la incorporación de jóvenes al activismo. Primero, lo que ya dije, que yo creo que hay que escucharlos, porque puede ser que tengan cosas que a uno ni se le ocurrieron, pero además poder siempre, y esto no solo para los jóvenes, pero en particular, poder trabajar con la memoria. La memoria colectiva, la memoria a veces escrita está muy buena, pero trabajar con el registro histórico de cómo, digamos, en dónde estamos, en cada lugar. Pero viene de algo, ¿no? O sea, estos activismos vienen de algún lado. Y no solo ponerse a estudiar, sino me refiero de poder hacer, recabar y información histórica inmediata y poder transmitirla. Esa transmisión me parece importante. Bueno, la transmisión de la historia de la que habla Walter Benjamin, ¿no? A eso estoy preguntando. Ok. Gracias, Estela. Voy a traducir ahora. Also jetzt, greift ihr nochmal den einen Gedanken auf, was die junge Generation, junge Aktivistinnen und Aktivisten betrifft, wo sie nochmal unterstrichen die Bedeutung, ihnen zuzuhören, weil ganz oft haben sie ganz viele neue Ideen, auf die wir, wenn wir schon Teil der älteren Generation sind, gar nicht gekommen wären. Was entscheidend ist, was sie betonte, ist, die Erinnerung wachzuhalten. Und zwar die kollektive Erinnerung, also in der Gruppe als Kollektiv, aber auch die Erinnerung, die von anderen schon festgehalten wurden. Die nannte das auch ein historisches Register, also eine Sammlung, wo, um festzustellen, wo stehen wir jetzt, was hat sich entwickelt, um, ich nenne das jetzt mal mit dem Begriff, den sie nicht erwähnt hat, um eben nicht ahistorisch zu sein. Also viele Sachen, die wir aufgreifen in unseren Aktivitäten, haben Vorgeschichten, die teilweise schon ganz lange zurückliegen und müssen von daher aufgegriffen und immer wieder thematisiert werden. Gracias, Estela. Okay, dann würde ich kurz hier weitermachen und ein bisschen das Gespräch. Wir haben jetzt, ja, das hin zur nächsten Frage lenken. Wir haben jetzt gerade schon so ein paar Punkte gesehen, die auch Strategien sein könnten, um mit eben so sehr starker Belastung zum Beispiel umzugehen oder sie eben präventiv zu verhindern. Also genau, da war jetzt hier im Gespräch, dass dieses Brücke bauen, Dialoge, die Bedeutung des Zuhörens der jungen Leute, aber auch ernst nehmen des sozusagen sozialen Gedächtnisses, warum Kämpfe stattgefunden haben oder weiterhin stattfinden. Aber ich würde euch jetzt alle gerne mal konkreter nochmal fragen, weil ihr alle in dem Bereich arbeitet. Was sind also dann eure Strategien und was ist die Praxis sozusagen, um mit psychischen Krisen in widerständischen Kontexten umzugehen? Also so, wie geht ihr damit um? Welche Unterstützungsstrukturen gibt es auf professioneller Ebene? Was macht ihr konkret in Gemeinschaften oder was regt ihr die Leute an, dass sie in Gemeinschaften oder in Kollektiven umsetzen? Después de que hemos escuchado a la pregunta que iba más hacia qué son las razones de las crisis de la crisis psicosocial en la vida en resistencia, ya escuchamos también una buena parte de elementos que pueden ser cosas para mejorar la situación o incluso para prevenir, ¿no? Entonces ahí escuchamos eso de construir puentes, entrar en el diálogo, tanto entre países, pero también en una región o entre diferentes luchas. Estela enfatizó también mucho el tema de la escucha a los jóvenes, tanto como a la memoria, ¿no? Una memoria viva es de por qué, del por qué estamos y por qué han estado antes luchando. Pero ahora les quisiera hacer la pregunta como muy concreta, ¿cuáles son sus estrategias y también cuál, sí, sus estrategias, sus herramientas diarias, digamos, para tratar la crisis psicológica, psicosocial de personas o en las luchas, en la resistencia? ¿Cuáles estructuras de apoyo mutuo tienen? Tanto del lado profesional, tanto qué herramientas ustedes, por ejemplo, dan a los colectivos, a grupos con quienes ustedes trabajan. Y yo no sé quién quiera empezar. Quizás empezamos con el lado alemán. Ich weiß nicht, wer anfangen möchte. Vielleicht fangen wir mit der deutschsprachigen Seite an. Ja, ich würde daran anknüpfen. Ich habe ja vorhin schon mal kurz angedeutet, dass ich denke, dass der erste Schritt ist, auf jeden Fall ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was psychische Beeinträchtigungen mit sich bringen und dass genau psychische Krisen nicht unabhängig von gesellschaftlichen Verhältnissen betrachtet werden können. Also dass Herrschaftsverhältnisse ganz klare Auswirkungen auf unsere Psyche haben. Und dann eben zu schaffen, in Gruppen einen Raum zu kreieren, dass darüber gesprochen werden kann, dass Krisen mit anderen geteilt werden können und sich da gegenseitig unterstützt werden können. Und genau, aus diesen Gruppen, da gebe ich dir auch total recht, Estella, wenn man diese Trennung hat, zwischen Alltag und Aktivismus ist ganz viel verloren gegangen. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, da in diesen aktivistischen Gruppen auch diesen Leistungsgedanken abzuschwächen und Widerständigkeit eben auch als Raum zu begreifen, in dem man Beziehungen aufbaut, zusammen Spaß haben kann und sich auch erholen kann. Genau, und was ich häufig in Gruppen feststelle oder in unseren Kontexten ist, dass auch immer noch so stark die Trennung zwischen Körper und Psyche aufgemacht wird. Und da ist auch ein ganz großes Ziel, das wieder mehr zu verbinden, weil der Körper eben viel schneller anzeigt, wenn man über die eigenen Grenzen geht und auch ein starkes Instrument ist, um ja, wieder Heilung zu erfahren. Genau, es gibt ganz konkrete aktivistische Unterstützungsstrukturen. Vielleicht können die anderen dazu ergänzen. Darf ich kurz übersetzen? Ja, vielen Dank. Also ich bin Armech. Lo primero que quiero decir es que es importante es crear o desarrollar una conciencia de cuáles son la conciencia de cuáles son las causas que pueden provocar una crisis psicológica, una crisis de la psique. Me parece que eso también hay que tratarlo dentro de los grupos y hay que crear espacios para ello. Te doy toda la razón, Estela, cuando tú dices que dentro de la relación, o sea, que se ha perdido mucho la relación que existe entre la vida cotidiana y el activismo. Pienso también que es importante reactivar y fortalecer las relaciones dentro de los miembros del grupo, que tengamos más diversión, que hagamos más gozo estas actividades, pero también que hablemos de los problemas que tenemos. También me parece que otro aspecto importante es que aquí se tiende a separar el cuerpo de la psique, o sea, de la cabeza, del psique. Y también hay que aprender a volverlos a unir, el cuerpo con la psique, porque el cuerpo nos manda señales de que algo no anda bien. Y nuestro objetivo también es unir estas dos partes, digamos. Ya. Danke. Sí. ¿Alguien más quiere completar desde Alemania? ¿Noch jemanden möchte aus Deutschland was ergänzen oder sagen? Also was ich immer wieder merke, was so kleine Hilfen im Alltag sind so Atemübungen, einfache Körperübungen, auch allein die Wahrnehmung des eigenen Körpers. Und in Gruppenprozessen finde ich vor allem eine Reflexion und Feedback, die nicht nur Kritik ist, ein ganz, ganz wichtiges Element. Und was ich halt immer wieder mit Gruppen, mit denen ich arbeite, feststelle, ist, dass halt das Wiederherstellen von Handlungsfähigkeit und von Wirksamkeit oder Selbstwirksamkeit ein ganz entscheidender Schlüssel ist, in so einem Empowerment nach irgendwelchen Krisen, nach Konflikten. Also dieses irgendwie wieder den Eindruck zu haben, es gibt einen Horizont, an dem wir wieder handeln können, wieder weiterkommen können. Das ist, glaube ich, sehr entscheidend oft. Yo soy Manu y bueno, lo que yo puedo observar en la vida diaria o lo que yo hago en la vida diaria es ejercicios de respiración, ejercicios corporales, pero también ejercicios en los que de atención para de observación en lo que me rodea. Pienso también que es importante reflexionar dentro del grupo para que seamos capaces de accionar, de buscar soluciones y que después de un conflicto, por ejemplo, tengamos la capacidad de recuperar el diálogo. Después de una crisis, tengamos la capacidad de recuperar el diálogo y que al final nos demos cuenta de que hay un horizonte, que hay una luz al final del camino que nos permite continuar. Gracias. Danke. Estela. Sí, pues sí. Siempre después de algún choque importante, el tema es recuperar el sentido de por qué pasó lo que pasó y cómo sigue. El sentido que tienen nuestras acciones es lo que se pierde en un acto represivo que ataca a los grupos y las personas. Eso es lo primero que se pierde, el sentido. O sea, cómo poder reconstruir un relato que vuelva sobre, bueno, por qué estamos aquí, en donde sea que estemos y dentro del grupo que estemos. Y yo no quiero perder de vista cosas puntuales. Hay la cuestión de los actos represivos son actos que promueven el terror. El terror es un grado muchísimo más alto que el miedo. Esto es sistemático. Es decir, no es que ocurre ocasionalmente, sino que es sistemático y que además en la represión hay técnicas. Están estudiadas por los represores como técnicas. Esas técnicas son las que se ejercen sobre los grupos en una manifestación, en los cuerpos de las personas. Y esto puede ser acá en Chiapas o en la China, el sistema es el mismo, que tenga grados distintos. Porque para el sistema representa un riesgo no tan alto en tal lugar y sí más alto en tal otro lugar de la Tierra, sí, claro, ahí empiezan diferencias. Pero el sentido de dominación y las técnicas son las mismas. Y Creo que es muy importante esto porque si no, parece que siempre los muertos y los torturados quedan lejos. Y yo creo que la mayor defensa es saber que no quedan lejos. La traducción. Ah, bueno. Ya, danke. Stella sagt, ja, also ich würde sagen, dass es eine Sache ist wichtig, dass nach einer Krise, nach einer Auseinandersetzung, nach einem repressiven Vorfall, müssen wir die Fähigkeit haben, uns wieder zusammenzusetzen und uns zu überlegen, warum ist das passiert und wie gehen wir weiter nach diesen Ereignissen. Ich würde dann sagen, wir müssen uns konzentrieren auf das Ziel, warum. Warum ist es unsere Aktionen, der Sinn unserer Aktionen? Weil dieser Sinn, das Ziel unserer Aktionen wird durch die Repression quasi niedergeschlagen, kaputt gemacht. Und das ist gerade das Ziel von einer Repression. Die terroristische Angriffe, von die repressive Angriffe, es ist vor allem Terror zu verbreiten. Und das passiert nicht per Zufall. Das passiert systematisch, es ist nachgedacht. Terror ist noch eine Stufe weiter als Angst. Und das repressive System, die Repressoren, überlegen sie sich dieses systematisches Vorgehen. Es ist eine Technik und diese Technik lernen die Repressoren, wird von diesem repressiven System weitergegeben. Und diese Repression wird vor allem an die Aktivisten, gegen die Aktivisten, zum Beispiel bei einer Demonstration oder im Fall einer Tortur, ein Folter gegen die auf die Körper der Person. Und in diesem Kontext, es ist egal, welches Land um welches Land handelt, ob China oder Chiapas. Es könnte sein, dass ein Land wichtiger ist als ein anderes Land. Aber das Ziel, das heißt, diese Repression umzusetzen, ist das Gleiche. Also dieses Ziel. Ne? Und wichtig ist, dass wir, dass es immer systematisch ist und das gegen die Aktivisten umgesetzt wird, diese repressive Methode. Und nicht per Zufall passieren. Danke. Stella, oder ich weiß nicht, wer weitergeht. Danke. ¿Vas a seguir, Stella? No, hasta ahí. Okay. Incluso, Andy, no sé la hora que, que vamos a ir concluyendo, más o menos, para sí. Organizarnos. Sí. Está en el chat. ¿Quieres compartir algo, Lian? Ich sehe hier gerade, einerseits wurde gerade die Frage gestellt nach der Zeit, weil wir so spät angefangen haben, aber ja doch einige Leute auch im Nachgang noch was vorhaben, beziehungsweise in Deutschland, das ja auch schon ein bisschen später ist als hier. Und die andere Frage, Lian, wolltest du noch was sagen? Könnte ich, muss ich aber nicht. Ich kann es auch vielleicht einfach ganz kurz fassen. Ich hätte einfach ein paar konkrete Beispiele genannt, was es zum Beispiel gibt, um Aktivisten zu unterstützen. Es gibt zum Beispiel ein Projekt, das heißt Zähneputzen. Da gibt es quasi Urlaub umsonst für Aktivisten. Sie können da hinfahren, um sich zu erholen. Und es gibt auch eine Gruppe, die heißt Out of Action. Die kümmern sich darum, dass Stress durch Repression sich nicht so manifestiert. Also ja, und es gibt auch zum Beispiel jetzt seit einem Jahr oder so Psychologists for Future, die geben halt so individuelle Unterstützung für Menschen, die ja die politisch aktiv sind. So nur drei Beispiele. Bueno, Estela pregunta sobre cuánto tiempo vamos a seguir en este conversatorio. Ella por el momento no tiene más comentarios, pero Lian dice, hay tres ejemplos de apoyo a los activistas. Por ejemplo, uno es nombró tres grupos que, por ejemplo, existe la posibilidad de hacer vacaciones gratis para activistas que están muy presionados, y hay otros dos grupos que la traductora perdió el nombre. Gracias. Lian, si quieres, yo puedo repetir porque yo sí lo apunté. Uno ha sido eso de lavarse los dientes como una forma de limpiarse, y un nuevo grupo que surgió son los psicólogos para el futuro, o sea, usando esto de For Future, de otros movimientos de Friday for Future de los jóvenes. Ajá, ajá. Ajá, ya, quizás solo para aclarar el contexto es de no alemán, porque en alemán quizás en los espacios activistas ya se conoce, por ejemplo, lo que es Autofiction. Bueno, ya se mencionó, uno es para después de las acciones, eso de que se dijo con el lavar los dientes, que es como después de la acción tomarse los descansos, es de psicólogos para el futuro, pues también creo que se autoexplica que son psicólogos que apoyan a los movimientos, y lo que es el grupo de Out of Action, que traducido es algo como saliendo de la acción o fuera de la acción, son grupos que dan como apoyo emocional, tipo como primeros auxilios emocionales, justo después de las acciones en las calles, que hay grupos y espacios seguros donde las activistas pues pueden ir, allí son espacios seguros, tranquilos, donde hay, no sé, para comer y tal, pero también hay gente que están preparados para que las activistas que sufrieron alguna agresión puedan platicarlo como una primera plática, ¿no? Entonces, esto un poco lo que es el Out of Action, que yo no sé si tú, Estela, quieres juntar como estas herramientas o grupitos, si tú sabes de aquí de México, o de América Latina más general. Sí, no hay grupos que yo sepa exactamente de esa naturaleza, o sea, de esas características más que nada, ¿no? Uh-huh. De la cuestión del descanso y eso no. Pero sí, en realidad los grupos siempre han estado buscando, sobre todo en las últimas décadas, más que antes, los grupos de activistas tienen la posibilidad de tener algún apoyo. No me refiero solo al apoyo individual, porque lo que se requiere es, digamos, un apoyo sobre la persona, sobre la familia y sobre la comunidad, en el reconocimiento del episodio vivido. Porque esa parte del reconocimiento es muy importante. Entonces sí se trabaja, digamos, pero más en los colectivos y en la atención individual en situaciones donde, bueno, se desatan crisis personales muy intensas que no se consiguen, digamos, reducir el nivel de crisis con los compañeros alrededor, y entonces requieren algún tiempo de atención individual o familiar, según como sea el evento, ¿no?, que sucedió. Pero sí, bueno, y las organizaciones, digo, yo en el Friday he atendido y veo gente sido, digamos, dañada de alguna manera en algún evento, y bueno, de verlas, pero también esto viene, ¿qué está pasando? ¿Qué ayudas pueden tener de otros grupos de alrededor, digamos, ¿no? De los grupos inmediatos o de los más amplios, ¿no? Y sobre todo trabajar mucho con la comunidad para que reducir los rumores, eso es toda una tarea también importantísima, estar todo el tiempo traduciendo el rumor a realidad, porque después terminan, digamos, finalmente como señalados los mismos que han padecido el ataque, ¿no? Porque el rumor crece y empieza a crear unas historias a veces terribles. Vamos a traducir aquí. Sí. In Mexiko gibt es nicht, keine vergleichbaren Gruppen, das heißt also auch nicht in Chiapas. Was aber besteht, ist immer das Bemühen, die Betroffenen zu unterstützen, auf mit individueller Unterstützung. Aber eben, was sie meistens versuchen, ist, dass die Familie oder das Kollektiv, also die Gemeinschaft, mit einzubeziehen. Aber wichtig kann auch sein, dass ein Betroffener eine individuelle Unterstützung bekommt, mehr Aufmerksamkeit für das, was er oder sie erlebt hat. Denn die Verletzung, die nicht nur körperlich, sondern eben auch in der Psyche stattgefunden haben, müssen aufgearbeitet werden. Ihre Erfahrungen sind, dass dies am besten im Kollektiv, in den Gruppen geht. Das hat auch noch einen anderen Grund, weil dadurch vermieden werden kann, dass Gerüchte entstehen über das, was passiert ist, was zu einer neuen Stigmatisierung oder Verletzung des oder der Betroffenen dann führen kann. Also ist das noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Estela, tú puedes. Sí. La traducción fue lo de lo anterior. Bueno, voy a subir. No, creo que hasta ahí es lo que tengo. Quisiera saber si no hubo preguntas de otra gente que está escuchando. Ajá. O, bueno, no solo preguntas, comentarios. Genau, Stella hat jetzt nichts weiter hinzuzufügen, fragt aber, ob es noch weitere Fragen gibt, zum Beispiel eben auch von den Personen, die uns zuhören. Und das ist genau das, was ich auch mal jetzt einbringen wollte. Da wir eben über die Live-Übertragung so einige Kommentare bekommen haben. Voy a, justo como preguntó Stella, si hubo algunas preguntas, justo eso era mi punto. Que de venir, de sí, pasar los comentarios que nos llegaron a través de las redes. Que no son preguntas, pero muchos saludos nos llegaron. Saludos de Guayaquil, desde Ecuador nos llegaron saludos de Barcelona, especialmente hacia ti, Estela, desde diferentes lados de Alemania, desde Buenos Aires y desde Veracruz, y varios saludos más que no pusieron desde dónde. Alguna persona mencionó, esto de las traducciones, el tiempo, la paciencia es poder ver lo que no se ve cada que nos comunicamos en realidad, porque oír y escuchar no es lo mismo, entender y hacerse entender aun cuando se habla el mismo idioma es todo un proceso y un trabajo. Excelente reunión, pues muchas gracias. Entonces, esto han sido un poco de los comentarios, pero no han entrado preguntas. Die Grüße, uns haben uns vor allem eher Grüße und Kommentare erreicht als Fragen. Vor allem wurden wir gegrüßt aus Buenos Aires, Argentinien, aus Barcelona in Katalonien, aus Guayaquil in Ecuador, aus Veracruz, Mexiko und verschiedenen Ecken Deutschlands. Und einige Grüße mehr von Leuten, die uns nicht gesagt haben, von woher. Und eine Person hat auch geschrieben, dass das mit den Traduktionen, mit den Übersetzungen und der Zeiten und dem Thema der Geduld alles ein großes Thema ist, wie wir miteinander kommunizieren können. Weil Hören und Zuhören ist nicht das Gleiche, und Verstehen und sich verständlich machen sind auch nicht das Gleiche. Auch selbst wenn man die gleiche Sprache spricht und umso mehr noch mit verschiedenen Sprachen, ist das eben alles ein Prozess und ein ganzes Stückchen Arbeit, und bedankt sich für die Reunion. Und noch ein weiterer Kommentar auch aus Deutschland. Grüße aus Deutschland an alle zusammen. Wie schön, dass wir hier zusammen vereint sind, um gemeinsam das Thema um mentale Gesundheit hier zu teilen und den Schmerz, der innerhalb unserer Widerständigkeiten besteht, obwohl es auch über die Differenzen hinweg. Otro saludo que nos llegó desde Alemania. Saludos desde Alemania a todos y todas. Qué bueno que estamos aquí todos, todes unides, porque compartimos esta lucha por la salud mental y este dolor en nuestras luchas, aunque haya diferencias. Das vielleicht zu weit. Und angesichts der Zeit und der Tatsache, dass wir auch so ein bisschen Zeit flöten gegangen ist, durch die Stromprobleme, würde ich hierbei die Runde jetzt das belassen und das hier so langsam schließen und einfach nochmal allen Beteiligten kurz ein Wort zu geben des Abschieds und einen Ausblick, wie sie die Zukunft der Arbeit um mentale Selbstverteidigung sehen, also welchen Blick auf die Zukunft sie haben oder welche Fortschritte sie vielleicht sehen oder welche Schwierigkeiten da noch sind. Möglichst kurz, weil wir schon einige Zeit, fortgeschrittene Zeit sind, und genau, das vielleicht dann einfach zum Abschluss. Para cerrar, entonces, gracias a todos los que comentaron, y ya vamos a ir cerrando porque pues ya lamentablemente ya perdimos un poco de tiempo en la entrada. Les quiero dar la palabra otra vez a todas las participantes de hoy aquí, que en breve, breve, breve, porque se va el tiempo, tengan ahí espacio a despedirse y también pues dar una visión hacia el futuro del trabajo de la autodefensa mental, cómo lo ven, si está en un buen camino y dónde ven ustedes las faltas, los vacíos y las quizás fallas, ¿no? Pero pues por favor, con gusto en breve y allí nos vamos despidiendo. Y doy la palabra a Estela para empezar. Ok. Creo que la charla puede dar para mucho más en otro momento. Yo tenía mucho más para decir, pero lo que pasa es que también tenía mucho para escuchar. Y mi idea y mi sentir es que en cualquier grupo importan mucho todos. Los que están, los que no están, porque técnicamente no se los puedo dejar ingresar, y también los que no están, porque no están en este mismo mundo en que vivimos los que estamos. Es importante que siempre estén todos, no para la tristeza, sino para saber que estando todos, uno está, cada quien está más íntegro, estando todos. Nada más. Für Stella war dieses Gespräch, das wir heute hatten, eigentlich zu wenig und hat eine Grundlage gelegt für viele weitere Gespräche, von denen sie auch meint, dass es wichtig ist, voneinander zu lernen, zu verstehen, was in den jeweils anderen Gruppen und Aktivitäten passiert. die betonte, dass auf jeden Fall in allen Gruppen das wichtig ist, dass alle mit einbezogen werden. Und mit allen sind nicht nur die Anwesenden gemeint, sondern eben auch die Nicht-Anwesenden, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht dabei sein können oder konnten. Also die Betonung liegt, alle müssen einbezogen werden, auch um Trauer gemeinsam zu fühlen, eben auch um andere Erfahrungen, die gemacht wurden, gemeinsam zu verarbeiten. Das war für sie das Wichtigste. Sie hat viel gelernt, aber ja, wünsche ich noch weitere Gespräche. Das hier ist der Nappadmade. Dann an die Gang aus Schland. Ja, da kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen und genau, ich möchte mich vor allem auch bedanken, vor allem bei den ÜbersetzerInnen und auch bei der Moderation, Anne, Dankeschön. Und also ein Gedanke, den ich vor allem mitnehme, ist, dass ich es, glaube ich, wichtig finde, nicht noch mehr so Moderations-Mediationskollektive aufzubauen, sondern wirklich eher zu gucken, wie können wir Gemeinschaften aufbauen, die Verantwortung füreinander übernehmen. Also das habe ich jetzt vor allem so aus dem letzten Beitrag von Stella nochmal mitgenommen. Vielen Dank dafür. Manu, está completamente de acuerdo con lo que dijo Stella. Quiero agradecer a la moderadora y también a nosotras las traductoras. Un pensamiento que surgió después de escucharnos fue de que en lugar tal vez de crear nuevos grupos de mediadores, sería mejor ver cómo construir comunidad en los grupos que están ya existentes y no crear estructuras separadas. Muy de acuerdo. Stella ist sehr einverstanden. Wer von euch macht weiter? Vielleicht mache ich da weiter, weil mein Gedanke tatsächlich sehr ähnlich war. Also für mich stellt sich halt auch die Frage, wie schaffen wir das, Caring Communities aufzubauen? Also Gruppen, die sich gegenseitig unterstützen, wo alle mitmachen können und wo alle mit ihren verschiedenen Bedürfnissen kommen können und wo es irgendwie Schönes zusammen was zu schaffen. Ja. Soy Amei. Bueno, lo que yo quiero decir es que cómo podemos crear grupos que se ayuden mutuamente y que se apoyen y que se ayuden mutuamente. Este sería mi pensamiento. Gracias. Danke. Genau, das war gerade Lian. Ich bin Amei, aber das ist nicht so schlimm. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken. Ich fand es total interessant und habe viel mitgenommen. Genau, ich glaube, ich kann da total gut andocken bei dem, was ihr gerade gesagt habt, Manu und Lian. Und genau, mir ist vor allem im Hinterkopf geblieben von dem, was du gesagt hast, Estella, dass es vor allem auch darum geht, irgendwie so kollektive Erinnerungen wachzuhalten und den intergenerationalen Austausch zu stärken. Und ich glaube, das ist für mich irgendwie auch so die größte Herausforderung. Zum einen wertzuschätzen, was für Anstrengungen schon unternommen werden und aber auch zu sehen, was eigentlich schon da ist. Weil ich das Gefühl habe, es liegt irgendwie alles in uns und wir müssen schaffen, uns dabei zu begleiten, das wieder zu erlernen und wieder frei zu buddeln. Genau, aber deswegen gucke ich auch total positiv in die Zukunft, weil ich da ganz große Lust drauf habe. Und ich würde mich auch total freuen, wenn das Gespräch irgendwie der Anfang von vielen Gesprächen sein könnte. Vielen Dank. La traductora se disculpa, hubo un cambio de nombres, perdón. Lian dice que bueno, que ella le pareció bien interesante todo este conversatorio, que se lleva muchas cosas y que se conecta con lo que Manu y Lian ya han dicho, que es que hay que crear, hay que fortalecer lo colectivo y que hay que pensar también en lo que hacemos, en lo que se puede hacer. Y ella mira de una manera muy positiva al futuro y le gustaría mucho que este conversatorio tuviera como que una continuidad. Gracias. Bueno, entonces justo esto, aquí nos vamos a permanecer, aunque ya termina la transmisión, porque este espacio de las conversatorias de Comunidad Tribe es para que después haya un espacio cerrado también para los diferentes colectivos a intercambiarse. Entonces aquí nos vamos a quedar un momento más, al menos para poner fecha donde seguir hablando. Y para todos los que nos están escuchando el día de hoy, nada más, pues agradecer su presencia, su interés, sus comentarios, su acompañar a las diferentes luchas y procesos en los diferentes lados y invitarles al próximo conversatorio de la Comunidad Freiba, que va a ser el 27 de mayo. Es de aquí, en estos espacios, y allí en mayo nos vamos a unir con una organización de Canadá y allí vamos a hablar de las diferentes luchas, o no tan diferentes luchas, de pueblos indígenas desde Canadá y en México. Y allí vamos a escuchar la palabra tanto en español y en inglés, entonces ahí les invitamos a conectarse y con esto nos despedimos. Dann würde ich hier jetzt die Runde langsam aber sicher schließen mit einem großen Dankeschön an alle Beteiligten hier. Und wie gerade ja schon angesprochen wurde, genau, Teil dieser Veranstaltungsreihe ist es, eben den Raum zu öffnen des gegenseitigen Austauschs. Einmal den öffentlichen Raum, aber eben auch dann immer, wenn die Transmissionen zu Ende sind, noch den privaten Raum. Das heißt, wir bleiben noch ganz kurz, zumindest kurz, so lange noch kurz connected, bis wir wenigstens einen Termin ausgemacht haben, wie es irgendwie weitergehen könnte. Zwischen den Bewegungen und an alle, die uns von weiter draußen zuhören, möchte ich euch gerne einladen zum nächsten Conversatorio, zur nächsten Online-Infoveranstaltung der Comunidad Freiba. Die wird stattfinden am 27. Mai hier auf diesen Kanälen. Einladungen werden dann irgendwie veröffentlicht noch vorher. Und genau, das nächste Mal werden wir uns mit einer Organisation aus Kanada treffen und Prozessen hier eben aus Chiapas und uns darüber über die verschiedenen indigenen Kämpfe austauschen, zum einen in Kanada und zum anderen eben auch hier in Mexiko. Verschiedene Kämpfe oder vielleicht auch nicht ganz so verschiedene Kämpfe. Genau, das bleibt mir zu sagen. Danke an alle, die zugehört, zugeschaut und mitgefühlt haben. Und ja, wir verabschieden uns an dieser Stelle und wünschen euch alles Gute. Gracias a todos, gracias Anne, gracias a las traductoras. Espero que nos veamos pronto. Fue un gusto. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.